Ja, liebe Geschwister, auch von meiner Seite her nochmal ein herzliches guten Morgen. Ich darf mich nochmal für diejenigen, die mich noch nicht kennen, es sind auch Gäste da, habe ich gesehen, herzlich willkommen, mich noch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Dieter Spiebeck, ich bin einer der Mitältesten hier in der Gemeinde und bin hier im Grunde genommen mit groß geworden, insofern aber kein ausgebildeter Prediger insofern. Ja, wir befassen uns gerade als Gemeinde mit einem Programm, das nennt sich 42 Tage. Manche denken, oh, das klingt ja nur irgendwie wie ein Programm. Dieses Programm hat einen Inhalt oder mehrere Inhalte. Diese Inhalte sollen uns dazu einfach einladen und in die Lage versetzen, mehr darüber nachzudenken, was es bedeutet, was Jesus für uns getan hat, aber was das auch für unsere Freunde bedeutet. Also Menschen, mit denen wir Kontakt haben, mit denen wir im Beruf unterwegs sind, sei es im Supermarkt oder privat, wie auch immer. Wenn wir wissen, was Jesus für uns getan hat, dann hat Jesus das auch für die getan. Und das ist ganz wichtig für uns, glaube ich, auch zu lernen immer wieder oder uns vor Augen zu führen, dass es wichtig ist, dass wir auch selber einladend sind und lernen, andere Menschen mitzunehmen und sie an diesem Geschenk dann auch teilhaben zu lassen. Die gesamte Reihe, mit der wir uns befassen, wir sind jetzt zu Beginn der Woche 3, enthält auch sehr viele Materialien. Und ich orientiere mich heute an einer Predigt eines Pastoren aus Limburg. Also wir haben richtig vorgefertigte Materialien auch bekommen, die wir natürlich dann anpassen. Aber das hat mich doch sehr angesprochen und insofern freue ich mich, dass wir uns heute mal ein bisschen mit dem Kolosser befassen dürfen. Das Wort investieren, das ist ja... Klingt so aus der Finanzwelt, was wir mal kennen, so Investmentfonds, das ist ganz, ganz negativ belegt bei vielen. Das heißt, wenn ich irgendwas investiere oder diese Heuschrecken, von denen man hörte, die dann Firmen aufkaufen, darum geht es heute definitiv nicht. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Investiere, aber richtig. Es ist interessant, dass dieses Thema nicht nur für unsere Predigtreihe Leben für meine Freunde aktuell ist, sondern auch sehr präsent bei dem Thema, an das wir wohl zuerst denken, wenn wir investieren hören, nämlich Geld. Wegen Niedrigzinsen und Eurokrise hörten die deutschen Sparer zurzeit 1,2 Billionen Euro auf Giro- und Festgeldkonten, obwohl diese kaum Gewinne abwerfen. Viele scheinen verunsichert, nicht wissend, wie und ob man investieren sollte. Viele Finanzportale und Berater raten aber dazu, nicht zu horten, sondern richtig zu investieren. Breit solle man sich aufstellen, zum Beispiel im Immobilienfonds und Staatsanleihen von Schwellenländern, zusätzlich ein Festgeldkonto, Aktien mit Vorsicht gewählt als Ergänzung und für die langfristige Sicherheit Edelmetall. Also ganz einfach. Irgendwie konnte ich mich bei der Recherche des Eindrucks aber nicht erwehren, dass das dann doch nicht so einfach ist. Klar, mehr will man rausholen, aber das, was einem als richtig investieren angeboten wird, scheint dennoch unsicher, risikoreich und widersprechend. Also dann doch lieber horten. Ich habe mich dabei natürlich auch immer gefragt, wer hat überhaupt so viel Mittel, um so viel investieren zu können? Auch das ist ja in der heutigen Zeit, glaube ich, immer wieder auch eine Frage. Der Kreis, der sich damit gedanklich befassen kann, wird ja auch immer kleiner in unserer Gesellschaft. Das 42-Tage-Gemeindeprojekt Leben für meine Freunde möchte uns einladen, in Beziehungen zu investieren. In die Beziehung zu Menschen, die Gott nicht kennen. Aber zum einen ist die Frage, warum sollen wir investieren? Geht es um die gleiche Motivation wie beim Geld, Vermögensmaximierung? Den Eindruck haben manche, wenn sie hören, dass wir evangelisieren, investieren wollen. Man hört dann, ihr wollt mich doch nur rumkriegen, bekehren, mehr Mitglieder haben und vielleicht seid ihr auch noch auf mein Geld aus. Geht es darum? Und zum anderen ist die Frage, wie und was sollen wir denn investieren? Welche Dinge anpacken? Oder ergeht es uns auch da, wie beim Geld, dass wir verunsichert sind und es uns zu risikoreich ist? Nicht wissen, wie und es dann dabei belassen, dass wir unseren Glauben für uns behalten und lieber in uns investieren? Investiere, aber richtig. Darum soll es heute gehen und wir schauen uns dazu einen Text aus dem Kolosserbrief an, der uns den Blick dafür öffnen möchte, dass unser Glaube ein Geschenk ist. Ein Geschenk an uns und für das Jesus unglaublich viel investiert hat. Und eine Ermutigung, dieses Geschenk weiterzugeben. Weiter zu investieren in Menschen, die ihn noch nicht kennen. Investiere, aber richtig. Im Kolosserbrief dreht sich viel um die interne Gemeindearbeit. Paulus lobt die dortigen Christen für ihre Liebe, begeistert für das Geschenk des Glaubens und gibt Tipps, wie man sich in der Gemeinde verhält. Doch am Schluss hat man das Gefühl, dass er sagen will, das war noch nicht alles. Gemeinde ist nicht alles. Was ist mit den anderen? Wir schauen uns gleich einmal eine Textlesung an aus Kolosser 4, 2 bis 6. Mal sehen, ob das technisch funktioniert. Ja, das geht sehr gut. Die Elberfelder überschreibt das mit Ermahnung zum Gebet und weisem Verhalten. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin. Damit ich kundmache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Es gibt da weitere Übersetzungen, das ist jetzt die etwas schwierigere Elberfelder. Manche übersetzen das auch insofern, gerade den Vers 6, dass wir praktisch uns auf unser Gegenüber einstellen sollen, weil wir mit ihm reden. Dass wir darauf hören, mit wem reden wir eigentlich. Und dann auch ihm in der Art und Weise antworten und ihm begegnen, wie es wichtig für ihn ist. Das heißt also, wir werden auch im Grunde genommen aufgefordert, Empathie zu lernen. Und wirklich mit dem Gegenüber dann zu befassen, und zwar ehrlich auch zu befassen, und ihm dann auch sinn- und wortgemäß zu antworten. Für diesen Text ist es ein ungewöhnlicher Start, in dem es doch eigentlich darum gehen sollte, wie man seinen Glauben mit anderen Menschen teilt. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm im Danksagung. Wenn ich und wir daran denken, Menschen von Jesus weiterzuerzählen, dann ist oft das Erste, was uns einfällt, Herr, bitte schenk doch, dass sich ein Gespräch ergibt, ich die richtigen Worte finde. Und ja, vielleicht auch eine Fragestellung, dass man einfach darum bittet, dass Gott einem auch Möglichkeiten schenkt, erstmal darüber überhaupt, sag mal, fähig zu werden, andere ansprechen zu können, weil man vielleicht persönlich zu schüchtern ist oder sich einfach nicht traut. Dann geht es aber hier im ersten Vers, den wir hier sehen, in dem Vers 2, um das Gebet. Warum beten? Jetzt soll es doch losgehen, offen für andere werden, Zeit und Geld investieren. Warum beten? Dieser erste Abschnitt ist ein klares Signal, dass das Weitergeben des Glaubens kein frommer Aktivismus ist. Es geht nicht darum, Leute in den eigenen Club zu kriegen, sondern Paulus macht deutlich, dass das Weitergeben des Glaubens mit dem eigenen Gespräch mit Gott und der Rückbesinnung auf den eigenen Glauben verbunden ist. Ein sehr bewusster Beginn. Warum aber ein dankbares Gebet? Zum einen ist Paulus begeistert darüber, dass die Kolosser Jesus angenommen haben. Er schreibt in seinem Brief, wie glücklich er darüber ist, dass sie nun Kinder Gottes sind. Das ist nicht selbstverständlich. Denn die Botschaft, dass auch die Nichtjuden eine Beziehung zu Gott haben konnten, war noch frisch. Vor Jesu Auferstehung galt dieses Privileg den Juden und jetzt war das Unvorstellbare eingetreten. Auch Nichtjuden dürfen Gott kennenlernen und zu seiner Familie gehören. Und dies schwingt in dem Begriff der Danksagung mit. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie gibt. Magst du da einmal weiterlesen? Hilft es auch noch auf der Folie? Genau, dankeschön. Jesus bezeichnet hier seine Jünger als seine Freunde. Und für diese Freunde, die er so liebt, gibt er sein Leben. Wird Mensch, opfert seine Zeit und seine göttliche Reputation und stirbt am Kreuz. Gott investiert, aber so richtig, in seine Freunde. Und damit wird deutlich, wie viel Jesus bereit war, für seine Freunde zu tun. Ihm ging es nicht um Gewinnmaximierung, Leute rumkriegen, anlocken, einverleiben oder ausnehmen. Jesus bietet seinen Menschen ein Geschenk an. Und um das zu ermöglichen, gibt er nicht nur sein letztes Hemd, sondern auch noch den Löffel ab. Nur damit wir seine Freunde werden können. Das malt Paulus den Kolossern vor Augen. Also Jesus ist für uns in den Tod gegangen. Darüber hinaus schwingt noch ein weiterer Aspekt in diesem Begriff Danksagung mit. Paulus erwähnt nicht nur, dass Jesus gerettet hat, sondern dass er auch uneingeschränkte Macht besitzt. Jesus war vor Anbeginn der Schöpfung dabei und er ist für uns alle Menschen gestorben. Jesus hat die Macht, Menschen mit Gott zu versöhnen. Nicht wir müssen es möglich machen, dass Menschen mit Gott ins Reine kommen, sondern Gott bewirkt das. Und das ist eine zentrale Fährte, auf die Paulus hier das Augenmerk richtet. Nicht sofort loszuspringen und zu überlegen, na, wen könnte ich mal ansprechen, was muss ich alles tun und investieren, sondern sich zurückbesinnen und zu überlegen, was hat Gott für mich getan? Was hat Jesus für mich als seinen Freund, seine Freundin investiert? Nimmt diesen Hinweis des Paulus und lass dir heute von Gott wieder neu zusprechen. Ich habe dich unendlich reich beschenkt. Du darfst dich, mein Kind, ein Kind Gottes nennen. Ich war bereit, alles für dich aufzugeben, um dich zu meinem Freund zu machen. Ein Geschenk, das wir nicht verdient haben. Aber Gott investiert alles dafür. Ein Geschenk wie eine Pralinenschachtel, gefüllt mit vielen einzelnen Dingen, die unser Leben bereichern. Hier werden, so, da sind 6 Punkte erstmal so zu nennen. Die habe ich, glaube ich, aber jetzt nicht auf der Folie. Wir können das Wort hier stehen lassen. Erstens ein Gedankenanstoß. Geliebt so, wie ich bin, muss nicht mehr sein oder vorgeben, mehr zu sein. Zweitens, vergeben, meine Schuld ist mir von den Schultern genommen. Drittens, ewiges Leben, Leben über den Tod hinaus. Viertens, Sinn und Fundament für mein Leben. Fünftens, getragen sein und Begleitung durch Gott. Und ein 6. Punkt, dem Erleben, dass er mir hilft, an meinem Charakter zu arbeiten. Eine prall gefüllte Pralinenschachtel, weil Jesus völlig selbstlos, ohne Aussicht auf Gewinnmaximierung und unter Einsatz seines Lebens in uns, seine Freunde, investiert. Ja, ein 2. gedanklicher Abschnitt, investiere in Menschen, die sich investieren. Bete zugleich auch für uns, sagt Paulus weiter. Paulus war kein Einzelkämpfer. Ja, er war außergewöhnlich begabt, aber nicht so einfältig zu glauben, dass er der Erfolgsgarant sei. Paulus macht den Kolossern deutlich, dass er auf ihre Gebete angewiesen ist. Ohne euch kann ich nichts ausrichten. Ihr könnt daran teilnehmen, dass Menschen von Gott erfahren, auch wenn ihr von ihnen kilometerweit entfernt seid. Paulus war sich im Klaren darüber, dass er nicht derjenige war, der die Menschen für den Glauben an Gott begeistern konnte. So viel auch immer er zu investieren bereit war. Er konnte sich dumm und dusselig reden, diskutieren, argumentieren, den Glauben in den schönsten Farben ausmalen. Und doch war klar, dass die Menschen dieses Angebot ausschlagen könnten. Wir sehen das in der Apostelgeschichte 17, seine Rede auf dem Areopag in Athen. Eine schöne, eine gut durchdachte Predigt und die Reaktionen. Einige lachten ihn aus, andere luden ihn zu einer Podiumsdiskussion ein. Und nur ein paar Männer kamen zum Glauben. Aber die meisten, die machten dicht. Wie bei einer Tür. Interessant ist es auch, dass Paulus, der sich im Gefängnis befindet, nicht an erster Stelle dafür bittet, dass die Tür des Gefängnisses für ihn geöffnet wird, sondern dass sich Türen öffnen, damit er Menschen erreichen kann. Wenn wir Menschen etwas von unserem Glauben weitergeben, dann ist es so, als ob wir vor ihrer Tür stehen. Wir müssen uns überraschen lassen, ob sie aufmachen oder nicht. Aber interessanterweise scheint Paulus einen Kniff Gottes zu kennen, wie Menschen das Vorhängeschloss wegnehmen und aufmachen. Sich dem Glauben öffnen und ihn reinlassen. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass es den Menschen freisteht, sich zu entscheiden. Sie haben den Schlüssel und die Tür in der Hand. Aber wir können beten, dass Gott Türen öffnet. Welchen Schlüssel er dafür benutzt, das weiß ich nicht. Aber Gott kann Herzen öffnen und Menschen verändern. Und dafür sollen wir beten. Dieser Aufruf des Paulus gilt jedem von uns persönlich. Betet für uns. Bete für Menschen, die sich dafür investieren, dass andere Menschen verstehen, warum Jesus Christus auf der Erde war. Wir können sozusagen schon von hier, von deinem Stuhl, von deinem Sofa zu Hause daran teilhaben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Betet für unsere diakonischen Einrichtungen, dass sie wieder mehr Mitarbeiter finden, die ihren Glauben an die Bewohner weitergeben. Betet für die Mitarbeiter in unseren Arbeitsbereichen, Es ist eine große Herausforderung, Kindern, Teenies oder Jugendlichen zu erklären und liebevoll vor Augen zu führen, welche Bedeutung Gott für ihr Leben hat. Ich denke da insbesondere auch an die vielen Mitarbeiter des JUKA. Betet füreinander im Hauskreis, für die Menschen auf euren VIP-Karten und für diejenigen oder für denjenigen, die sich einen Blick dafür öffnen lassen will, was er für sie investieren kann. Ein Hinweis, wir haben hier vorne auf dem Klavier noch sogenannte VIP-Karten liegen. Da kann man den Namen eines Freundes oder einer Freundin aufschreiben und dann jeden Tag eine Minute für diese Person beten. Da sind noch genug Karten da. Wer möchte, kann die noch gerne mitnehmen. Gott erhört Gebete, er öffnet Türen, damit sein Geschenk, seine imaginäre Pralinenschachtel, auch andere erhalten. Bis jetzt mussten wir ja nicht viel körperlich investieren, damit Gott wirkt. Wenn wir weiterlesen, wird es aber dann doch ein bisschen konkreter für uns. Verhaltet euch weise, schreibt Paulus, denen gegenüber, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Und dann ein dritter und ein letzter Hauptpunkt, investiere dich in andere Menschen. Vielleicht geht es einigen von uns wie jener Frau, die, obwohl sie sich als sehr schüchtern einstufte, trotzdem dazu motivieren ließ, an einem missionarischen Besuchsprogramm ihrer Gemeinde teilzunehmen. Eigentlich hatte sie aber Angst. Der Pastor spürte dies und machte den Vorschlag, vor jedem Besuch zu beten. Gesagt, getan. Eine Woche später fliegt diese Frau wie eine Wolke 7 auf ihn zu. Voller Freude erzählt sie: Herr Pastor, Sie hatten wirklich recht. Gott erhört Gebet. Vor jedem Besuch habe ich gebetet: Herr, lass die Leute nicht zu Hause sein. Und tatsächlich, keiner war da. Gott tut Wunder. Also das war eine Gebetserhörung, aber nicht in dem Sinne, wie es eigentlich gewünscht war. Ne? Ich kann mich aber doch sehr gut in diese Frau hineinversetzen. Wir haben diese Pralinenschachtel Gottes in der Hand. Sie schmeckt uns auch. Wir partizipieren davon. Wir genießen die verschiedenen Inhalte. Aber sollte ich auch mit euch teilen? Lieber nicht. Ihr seid viel zu viele, da würde ja nicht jeder was abbekommen. Zum Schluss gehe ich wohl selber noch leer aus. Und außerdem weiß ich gar nicht, ob euch die Pralinen schmecken. Ich esse sie lieber selbst. Läuft das nicht manchmal auch so bei uns im Glauben? Ich denke an mich. Gut, ein bisschen abgeben oder naja, ist auch nicht jedermanns Geschmack. Aber Johannes schreibt in seinem ersten Brief, ergänzend zu dem Vers eben, 1. Johannes 3, Vers 16, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen wir auch bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Gott hat uns beschenkt und er hat eine Menge mehr dieser Pralinenschachteln. Er möchte uns einladen, dass wir sie weiterschenken. Wir uns investieren in andere Menschen. Aus Liebe zu ihnen, weil sie und Gott so wichtig sind. Und deshalb schreibt Paulus, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Und was ist hier mit weise gemeint? Ganz einfach, lebt so, wie es Jesus von euch wünscht. Seid den Menschen in eurem Lebensstil ein Vorbild und seid aktiv. Schottet dich nicht ab mit dem Wissen, was Jesus für uns Menschen getan hat, sondern wir selbst sollen mit unserem Leben Vorbild sein. Unser Leben und unsere Erfahrungen mit Gott, mit anderen teilen, sie hergeben. Keine christliche stille Post spielen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Menschen gegenüber dem Glauben so große Vorurteile haben, weil sie so oft nur die Hälfte verstehen. Wir können unseren Menschen einen Gefallen tun, wenn sie mehr von unserem Christsein erfahren. Leben, damit es kein Geflüster am Ende der stillen Postschlange ist, sondern dass sie sehen, was Christsein heißt. Kauft die Zeit aus, sagt Paulus weiter. Heißt das jetzt aber Beeilung, das Ende ist nahe, seht zu, dass die Letzten noch ins Boot kommen? Vielleicht heißt es einfach nur, nutze die Möglichkeiten, die sich dir bieten. Wir haben viele Begegnungen in unserem Leben. Haltet Ausschau danach, wo Gott reden kann. Vielleicht beim Kaffeekränzchen oder isotonischem Kaltgetränk mit einem Freund. Das alltägliche Gespräch über den Gartenzaun hinweg. Man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen über Rasenmäherintervalle zu den neuesten Neuigkeiten. Und plötzlich erzählt der andere, wie es ihm geht. Womit er sich rumschlägt. Und wir können fragen, ob wir für ihn beten oder ihm unter die Arme greifen könnten. Wir sitzen auf der Arbeit mit unseren Kollegen. in der Pause und erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Investieren, Zeit in andere und Fragen und Erlebnisse. Es kann sein, dass das einiges an Hergeben verlangt. Die gute Meinung des anderen über uns hergeben, weil er irritiert oder gar belustigt ist, dass wir glauben. Zeit und Einladung hergeben, die wir anders hätten nutzen können. Investieren in Möglichkeiten, die sich uns bieten. Eure Rede sei allzeit freundlich und mit Salz gewürzt, sagt Paulus weiter. Wenn Paulus uns hier zur Freundlichkeit motivieren will, dann heißt das nicht, dass wir überglücklich durch die Straßen tänzeln, die Menschen umarmen und ihnen zurufen, der Herr Jesus hat dich ja so lieb. Aber es ist gut und hilfreich im Hinterkopf zu haben, dass eine frohe Botschaft freundlich weitergesagt werden kann. Dazu gehört aber auch, dass diese Botschaft nicht verwässert wird. Paulus spricht davon, dass unsere Rede mit Salz gewürzt sein soll. In der Bergpredigt und in Matthäus 5, Vers 13 sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Wir haben eine Botschaft, die Geschmack in die Welt bringt, die die Menschen in ihrem Denken herausfordert. Eine Botschaft, die Menschen davor bewahrt, in die falsche Richtung zu gehen. Die zeigt, dass Gott einen guten Weg weiß. Ich muss zugeben, ich hätte es hier von Paulus gerne noch ein bisschen konkreter gehabt. Du auch? Wir wissen, dass Gott die Menschen beschenken will, doch wie mache ich das konkret? Unter anderem hilft uns diese Woche der 42 Tage auch wirklich dabei, konkrete Beispiele herauszufinden, wo man daran denken kann oder wie man an Menschen herangehen kann und auch wie man sich selber vorbereitet und worauf man achten kann. Wie verhalte ich mich also in folgender Situation? Was ist, wenn die Leute mich für verrückt halten? Ein paar Beispiele wäre nett gewesen, denn es ist doch nicht immer leicht zu wissen, wie man in einem jeden antworten soll. Aber bestimmt kennst du das auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht das Schema F gibt. Lass uns doch einfach eingeladen sein, dies heute Morgen wieder neu in den Blick zu bekommen, dass Gott durch uns Menschen erreichen und verändern will. Wir uns investieren und unsere Kreativität und Gottes Geist freien Lauf lassen. Gott investiert, aber richtig. Es ist beeindruckend und so wertvoll, dass Paulus, wenn er daran denkt, die Liebe Gottes weiterzugeben, in erster Linie das dankende Gebet im Blick hat. Vor Augen malt, wie viel Jesus für uns, seine Freunde zu investieren, bereit war. Ein völlig selbstloses und bahnbrechendes Geschenk für jeden von uns. Das wird einfach weitergegeben. Dieses Geschenk kommt an das, was Jesus uns geschenkt hat, natürlich bei weitem nicht daran. Aber es kann eine Aufmerksamkeit vielleicht sein, um sich daran zu erinnern. Investiere in Menschen, die sich investieren. Er lädt uns ein, für Menschen zu beten, die sich für andere investieren. Investiere dich in andere Menschen und es ist eine Einladung an uns, dass wir uns investieren und weiter verschenken dürfen. Diese Botschaft und uns verschenken, unsere Erfahrungen, unsere Zeit, unsere Liebe und Wertschätzung. Investieren in Beziehungen, die wir haben, und ich bin davon überzeugt, dass diese Investitionen ankommen und dass Gott uns Möglichkeiten, Kreativität schenkt und durch seinen Geist geleitet erleben lässt, dass sein Geschenk ankommt. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass wir dieses Geschenk, was so unvorstellbar groß und tief ist, dass du uns das umsonst angeboten hast, dass wir nichts dafür bezahlen müssen, dass du schon alles bezahlt hast. Ich danke dir dafür, dass wir auch immer wieder neu lernen dürfen und aus deinem Wort hören, wie du möchtest, wie wir mit diesem Geschenk umgehen und auch mit der Verantwortung. Ich möchte dich bitten, dass du uns innerlich auch immer wieder aufrichtest und aufmerksam werden lässt, dass ja, wie wir anderen Menschen, aber auch gerade unseren Freunden dein Wort näher bringen können. Du bist für alle Menschen gestorben und es ist gut, wenn wir ja das, was du dort am Kreuz getan hast, wenn wir das weitergeben und wenn wir vielen weiteren Menschen einfach dein Wort und dein Geschenk überbringen und nahe bringen. Ich möchte dich bitten, dass wir das ja einfach auch in die kommende Woche mit hineinnehmen, in den Alltag, und dass du uns da auch einfach die Augen öffnest für das, was wir tun dürfen. Danke dafür. Amen.